Good morning. Guten Morgen. I could tell a lot of stories I told you yesterday. Ich sagte gestern, dass ich dir viele Geschichten erzählen könnte. But I don't want to tell you a lot of stories. Aber ich möchte dir nicht viele Geschichten erzählen. I will just tell you this. Sondern nur diese. In my 41 years of serving my beloved Jesus. In den 41 Jahren, in denen ich meinem geliebten Jesus diene. And helping lead a lot of people in many places in the world. Und an vielen Orten der Welt half, Menschen zu leiten. Many Christians have come to me and offered me amazing business deals. Kamen viele Christen auf mich zu und machten mir fantastische Geschäftsangebote. Great possibilities of investment. Großartige Anlagemöglichkeiten. Great opportunities to make a lot of money in a very short time. Und großartige Gelegenheiten, in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld zu verdienen. Every single time without exception I said no. Und ausnahmslos jedes Mal sagte ich nein. You know why? Weißt du warum? Because behind it was an attitude of greed that I was too scared of. Denn dahinter verbarg sich eine Haltung der Habgier, die ich zu sehr fürchtete. You know, I'm sure a lot of you know Amway, the multi-marketing, multi-level marketing, Amway. Viele von euch kennen sicher Amway, Einstrukturvertrieb. You know, Amway, I think it's probably the worldwide first multi-level marketing. Amway ist vermutlich das weltweit führende Multi-Level Marketing-Unternehmen. In America and Europe, it's huge. In Amerika und Europa ist es riesig. Decades ago. Vor Jahrzehnten. An American approached me and asked me if I want to start the general business of Amway in Austria. He wanted to give everything to me for Austria. Kam ein Amerikaner zu mir und fragte mich, ob ich das Hauptgeschäft von Amway in Österreich starten wolle. Er wolle es in meine Hände geben. In fact, John Maxwell was one of the biggest Amway people ever. John Maxwell war einer der erfolgreichsten Amway-Vertreter. You know, when I sat with this American and he showed me the whole business model, I said, no, thank you. Weißt du, als ich mit diesem Amerikaner zusammensaß und er mir das ganze Geschäftsmodell erklärte, sagte ich, nein, danke. You know, I was young. Ich war jung. I probably could have become a millionaire soon. Wahrscheinlich hätte ich schnell Millionär werden können. I tell you what made me turn away from it. Ich sage dir, was mich dazu brachte, dieses Angebot zurückzuweisen. It's the fear of that through this greed could enter my heart. Es ist die Angst, dass dadurch Habgier in mein Herz kommen könnte. So. Now listen, I'm not saying envy is right or envy is wrong. I'm not saying this at all. Hör zu, ich sage nicht, Amway ist richtig oder falsch. Überhaupt nicht. I'm saying that what we have to be careful is that whatever we do, we need to ask the question, is greed behind this? Ich sage, dass wir vorsichtig sein und uns bei allem fragen sollten, ob sich dahinter Habgier verbirgt. Is there the desire to accumulate more and have more behind this? Steht dahinter das Verlangen, immer mehr anzuhäufen und immer mehr zu haben? That's the big question. Das ist die große Frage. Look, the Bible is very clear regarding material things, in my understanding. Die Bibel ist meiner Meinung nach sehr klar, was materielle Dinge angeht. If you read 3 John verse 2, wenn du beispielsweise 3. Johannes Vers 2 liest, here's what John says. Sagt Johannes Folgendes. Dear friends, I wish that it may be well with you as it is with your soul. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. That you may be well in all ways as it is with your soul. Dass es dir in allem gut geht, so wie es deiner Seele gut geht. You know, if you read different translations, the expressions are translated a little bit different. In verschiedenen Übersetzungen wird es jeweils etwas anders wiedergegeben. The New King James Version says, I pray that you may prosper in all things. Die New King James Version sagt, ich bete, dass es dir in allen Dingen wohlergehe. I mean, prosper in all things. Also in allen Dingen gedeihen. And be in health as your soul prospers. Und du gesund bist, so wie es deiner Seele wohlergeht. So obviously, the same John that says, don't love the things of the world, don't love the world, nor the things of the world, says then, hey, I'm praying that you will prosper in everything. Derselbe Johannes, der sagt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, sagt dann später, hey, ich bete, dass ihr in allen Dingen Wohlergehen habt. Is God schizophrenic by writing two opposing things into the same, from the same man? Ist Gott schizophren, dass er zwei gegensätzliche Aussagen von demselben Mann aufschreiben lässt? Never! Niemals! You see, what we need to understand is a very, very simple truth. Wir müssen eine ganz einfache Wahrheit verstehen. It is God who desires us to be blessed in every way, also materially. Gott ist es, der sich danach sehnt, dass wir in jeder erdenklichen Weise gesegnet sind, auch materiell. God is a God that doesn't want you to have to worry how you can pay your bills. Gott möchte nicht, dass du dir Sorgen machen musst, wie du deine Rechnungen bezahlen kannst. Why would God create an extravagant paradise for man to live in worry-free? Warum sollte Gott für den Menschen ein verschwenderisches Paradies erschaffen, in dem er sorglos leben kann? If he does not want us to enjoy material things. Wenn er nicht will, dass wir materielle Dinge genießen. The Garden of Eden was a material garden. Der Garten Eden war ein materieller Garten. Why would God create a heaven that's with street of gold, the most incredible, beautiful things for us to enjoy, if he doesn't want us to enjoy beautiful things? Warum sollte Gott für uns einen Himmel erschaffen mit Straßen aus Gold und den absolut schönsten Sachen für uns zum Genießen, wenn er nicht will, dass wir das Schöne genießen? You know, I heard today. Heute hörte ich something that made me really, really upset. Etwas, das mich sehr erschütterte. Because we're doing a lot of research about the poverty in Brazil and the destruction of children. Wir recherchieren gerade viel zur Armut in Brasilien und dem Elend der Kinder. Piauí, we are building our next project. Im Bundesstaat Piauí, wo wir unser nächstes Projekt bauen. Listen, half of the entire state's population lebt die Hälfte der gesamten Bevölkerung dieses Staates has to live per month with approximately with less than 500 Brazilian reais. Monatlich von weniger als 500 Reais. That's less than $100 a month. Das sind weniger als 100 Dollar pro Monat. With this in Brazil, you can barely survive. Damit kann man in Brasilien kaum überleben. Half of a state. Die Hälfte eines Bundesstaates. You know, and that, listen something else. Hör mal. I read some statistics that are even worse, so awful. Ich las Statistiken, die noch schlimmer sind, so entsetzlich. This has nothing to do with the heart of God. Das hat mit dem Herzen Gottes nichts zu tun. But I'll continue tomorrow. Aber ich mache morgen weiter.